Individuelle Souveränität. Als erste digitale Bargeldform ist das primäre und wichtigste Leistungsversprechen von Bitcoin, jedem auf der Welt Zugang zu einer souveränen Geldbasis zu bieten. Jeder Besitzer von Bitcoin erreicht einen Grad an wirtschaftlicher Freiheit, der vor dessen Erfindung nicht möglich war. Bitcoin-Besitzer können weltweit große Beträge austauschen, ohne dafür die Erlaubnis von jemandem einholen zu müssen. Der Wert von Bitcoin hängt nicht von irgendetwas Physischem irgendwo auf der Welt ab und kann daher niemals vollständig von einer physischen Kraft politischer oder krimineller Natur behindert, zerstört oder konfisziert werden. Diese Erfindung bedeutet für die politischen Gegebenheiten des 21. Jahrhunderts, dass dem Einzelnen zum ersten Mal seit der Entstehung des modernen Staates eine klare technische Lösung zur Verfügung steht, mit der er der finanziellen Allmacht des Staates, unter der er lebt, entkommen kann. Bemerkenswert ist, dass die beste Beschreibung der Bedeutung einer solchen Technologie in einem Buch aus dem Jahr 1997, 12 Jahre vor der Inbetriebnahme von Bitcoin, zu finden ist. Darin wird eine digitale Währung beschrieben, die Bitcoin bemerkenswert ähnlich ist, und es werden die Auswirkungen umrissen, die diese Währung auf die Transformation der menschlichen Gesellschaft haben würde. In The Sovereign Individual argumentieren James Davidson und William Rees-Mogg, dass der moderne Nationalstaat mit seinen restriktiven Gesetzen, hohen Steuern und totalitären Impulsen zu einem lästigen Unterdrücker der Freiheit seiner Bürger mutiert ist, der mit der Kirche im europäischen Mittelalter vergleichbar und ebenso reif ist, abgeschafft zu werden. Die Kosten für die Unterstützung der Kirche wurden durch die hohen Steuerbelastungen, die persönlichen Kontrollen und Rituale für die Europäer unerträglich, weshalb neuere, produktivere politische und wirtschaftliche Organisationsformen entstanden, die die Kirche ersetzten und in die Bedeutungslosigkeit versetzten. Das Aufkommen der Maschinen, der Druckpresse, des Kapitalismus und des modernen Nationalstaats brachte das Zeitalter der Industriegesellschaft und die modernen Vorstellungen von Staatsbürgerschaft hervor. 500 Jahre später sind es die Industriegesellschaft und der moderne Nationalstaat, die repressiv, starr und zur Belastung geworden sind, während eine neue Technologie die Macht- und Daseinsberechtigung der alten Strukturen aushöhlt. Mikroprozessoren werden den Nationalstaat untergraben und vernichten, lautet die provokative These des Buches. Aus der Informationstechnologie werden neue Organisationsformen entstehen, mit der Möglichkeit, die Macht des Staates zu vernichten, von den Bürgern mehr Zahlungen für staatliche Dienstleistungen zu erzwingen, als ihnen lieb ist. Die digitale Revolution wird die Macht des modernen Staates über seine Bürger eliminieren, die Bedeutung des Nationalstaates als Organisationseinheit verringern und dem Einzelnen beispiellose Macht und Souveränität über sein eigenes Leben verleihen. Wir können diesen Prozess bereits dank der stattfindenden Telekommunikationsrevolution erkennen. Während die Druckpresse den Armen der Welt erstmals Zugang zu Wissen ermöglichte, das ihnen vorenthalten und von den Kirchen monopolisiert wurde, hatte diese Technologie immer noch die Einschränkung, physische Bücher herstellen zu müssen, die jederzeit beschlagnahmt, verboten oder verbrannt werden konnten. In der Cyberwelt, wo praktisch alles menschliche Wissen vorhanden ist und für den Einzelnen leicht zugänglich gemacht wird, ohne dass eine wirksame staatliche Kontrolle oder Zensur möglich ist, besteht eine solche Bedrohung nicht. Zudem ermöglicht der Informationsfluss, dass der Handel und die Beschäftigung staatliche Beschränkungen und Vorschriften untergraben können. Dies veranschaulichen insbesondere Unternehmen wie Uber und Airbnb, die keine staatliche Genehmigung zur erfolgreichen Einführung ihrer Produkte eingeholt und traditionelle Formen der Regulierung und Aufsicht untergraben haben. Moderne Menschen können mit anderen Online-Teilnehmern über identitäts- und schutzbasierte Systeme, die auf Zustimmung und gegenseitigem Respekt basieren, Geschäfte tätigen, ohne dass sie auf zwingende staatliche Vorschriften angewiesen sind. Das Aufkommen preiswerter Formen der Online-Telekommunikation hat auch die Bedeutung der geografischen Lage für die Arbeit untergraben. Die Produzenten zahlreicher Güter können ihren Standort nun beliebig verschieben, während die Produkte ihrer Arbeit, die immer informativer und immaterieller werden, sofort weltweit geliefert werden können. Staatliche Regulierungen und Steuern werden immer mehr von ihrem Einfluss verlieren, da Einzelpersonen dort leben und arbeiten können, wo es ihnen gefällt, und ihre Arbeit mithilfe der Telekommunikation erledigen können. Da die Wertschöpfung aus der wirtschaftlichen Produktion immer häufiger in Form von immateriellen Gütern erfolgt, sinkt der relative Wert von Land und physischen Produktionsmitteln, wodurch auch die Erträge aus der gewaltsamen Enteignung dieser physischen Produktionsmittel sinken. Produktives Kapital wird immer mehr durch die Einzelpersonen selbst verkörpert, was die Gefahr einer gewaltsamen Enteignung dieses Kapitals immer schwerer macht, da die Produktivität einer einzelnen Person untrennbar mit ihrer Zustimmung verbunden ist. Als die Produktivität und das Überleben der Bauern an das Land gebunden waren, das sie nicht besaßen, war die Androhung von Gewalt ein wirksames Mittel, um sie zu mehr Produktivität zu zwingen und so dem Grundbesitzer einen höheren Nutzen zu bringen. Die starke Abhängigkeit der Industriegesellschaft vom materiellen Produktivkapital und seiner materiellen Produktion machte die Enteignung durch den Staat ebenfalls recht einfach, wie das 20. Jahrhundert auf grausame Weise gezeigt hat. Da jedoch die geistigen Fähigkeiten der Einzelnen zur wichtigsten Produktivkraft der Gesellschaft werden, verliert die gewaltsame Bedrohung nach und nach ihre Wirkung. Man kann heute leicht in Länder auswandern, in denen man nicht bedroht ist, oder man kann produktiv am Computer arbeiten, ohne dass der Staat in irgendeiner Weise erfährt, was man produziert. Ein letztes Stück im Puzzle der Digitalisierung fehlt jedoch, und zwar der Transfer von Geld und Wert. Obwohl die Informationstechnologie die Möglichkeit dazu gehabt hätte, geografische und staatliche Kontrollen und Beschränkungen zu untergraben, wurden Zahlungen weiterhin stark von den Staaten und ihren staatlich erzwungenen Bankenmonopolen kontrolliert. Wie alle staatlich erzwungenen Monopole hatte sich das Bankwesen seit Jahren gegen Innovationen und Veränderungen gewehrt, die den Verbrauchern zugute gekommen wären und die Möglichkeiten der Banken zum Erhalt von Gebühren und Zinsen eingeschränkt hätte. Es handelte sich um ein Monopol, das mit zunehmender Ausbreitung der Weltwirtschaft und zunehmender Globalisierung immer lästiger wurde. Davidson und Rees-Mogg prognostizieren mit bemerkenswerter Genauigkeit die Form, wie der neue digitale monetäre Notausgang aussehen würde. Kryptografisch gesicherte Geldformen, unabhängig von allen physischen Einschränkungen, die von staatlichen Behörden weder gestoppt noch beschlagnahmt werden können. Während diese Idee zum Zeitpunkt der Publikation des Buches wie eine seltsame Vorhersage anmutete, ist sie heute Wirklichkeit und wird bereits von Millionen Menschen weltweit genutzt, obwohl die Bedeutung dieser Idee nicht allgemein verstanden wurde. Bitcoin und Kryptographie im Allgemeinen sind defensive Technologien, die den finanziellen Aufwand für die Verteidigung von Eigentum und Informationen weitaus geringer machen als die Kosten für den Angriff auf sie. Die Technologie macht den Diebstahl extrem teuer und ungewiss und begünstigt damit jeden, der in Frieden und ohne Aggression gegenüber anderen leben will. Bitcoin trägt wesentlich dazu bei, das bestehende Machtgefüge zu korrigieren, das sich im letzten Jahrhundert herausgebildet hat und das es den Staaten ermöglichte, sich das Geld der Bürger über ihre Zentralbanken anzueignen und so den Einzelnen in Bezug auf sein Überleben und seinen Wohlstand hochgradig abhängig zu machen. Gold ist die historische Version von solidem Geld, verfügt jedoch nicht über diese Vorteile. Die physische Präsenz von Gold macht es anfällig für eine staatliche Kontrolle. Da Gold schwer zu bewegen ist, mussten die damit verbundenen Zahlungen in Banken und Zentralbanken zentralisiert werden, was wiederum die Beschlagnahmung erleichterte. Mit Bitcoin hingegen ist die Verifizierung von Transaktionen sehr einfach und praktisch kostenlos, da jeder von einem mit dem Internet verbundenen Gerät aus kostenlos auf das Transaktionsledger zugreifen kann. Obwohl die Skalierung von Bitcoin wahrscheinlich den Einsatz von Drittanbietern erfordern wird, so wird sich dieser Vorgang dennoch in einigen sehr wichtigen Aspekten von der Goldabwicklung unterscheiden. Erstens werden alle Transaktionen, die von Dritten getätigt werden, letztendlich alle in einem öffentlich zugänglichen Ledger abgewickelt, was eine höhere Transparenz und bessere Überprüfung ermöglicht. Bitcoin bietet dem modernen Menschen die Möglichkeit, sich aus dem totalitären, verwaltungstechnischen, keynesianischen und sozialistischen Status quo zurückzuziehen. Zudem ist Bitcoin eine einfache technologische Lösung für die Pest der Neuzeit, wonach die Staaten nur deshalb überleben, weil sie die produktiven Einzelpersonen ausbeuten, die zufällig auf ihrem Territorium leben. Wenn Bitcoin weiter wächst und einen größeren Teil des globalen Vermögens anzieht, kann es die Staaten zwingen, mehr und mehr zu einer Form der freiwilligen Organisation zu werden, die ihre Steuern nur freiwillig erwerben kann, indem sie ihren Bürgern Dienstleistungen anbietet, für die sie bereit sind zu zahlen. Die politische Vision von Bitcoin lässt sich gut nachvollziehen, wenn man einen genaueren Blick auf die Ideen der Cypherpunk-Bewegung wirft, aus der sie entstanden ist. Wie Timothy May es ausdrückte, Zitat, die Kombination aus starker, unerschütterlicher Public-Key-Kryptographie und virtuellen Netzwerkgemeinschaften im Cyberspace wird zu interessanten und tiefgreifenden Veränderungen in der Funktionsweise der Wirtschafts- und Sozialsysteme führen. Kryptoanarchie ist die Verwirklichung des Anarchokapitalismus im Cyberspace. Sie überschreitet nationale Grenzen und bietet dem Einzelnen nach freier Wahl die Möglichkeit, jene wirtschaftlichen Vorkehrungen zu treffen, die er einvernehmlich treffen möchte. Die Kryptoanarchie befreit den Einzelnen von der Nötigung durch seine physischen Nachbarn, die nicht wissen können, wer der Einzelne im Netz ist, und von den Staaten. Für Liberalisten bietet eine starke Kryptographie das Mittel der Wahl, um den Staat zu umgehen. Zitat Ende. Die Vision des Anarchokapitalismus, die May beschreibt, ist die politische Philosophie des amerikanischen Ökonomen der österreichischen Schule, Murray Rothbard. In The Ethics of Liberty bezeichnet Rothbard den libertären Anarchokapitalismus als die einzige logisch kohärente Konsequenz aus der Idee des freien Willens und der Selbstbestimmung. Zitat: Andererseits ist der universelle Status der Ethik, der Freiheit und des natürlichen Rechts von Personen und Eigentum zu berücksichtigen, der dank einer solchen Ethik erlangt wird. Denn jede Person ist zu jeder Zeit und an jedem Ort durch die Grundregeln abgedeckt. Das Eigentum am eigenen Ich, das Eigentum an den zuvor ungenutzten Ressourcen, die man besetzt und umgewandelt hat, und das Eigentum an allen Titeln, die sich aus diesem Grundeigentum ergeben. Entweder durch freiwilligen Austausch oder freiwillige Geschenke. Diese Regeln, die wir die Regeln des natürlichen Eigentums nennen könnten, können eindeutig angewendet werden. Zudem kann ein solches Eigentum verteidigt werden, unabhängig von der Zeit oder dem Ort und unabhängig von den wirtschaftlichen Errungenschaften der Gesellschaft. Es ist unmöglich, dass sich ein anderes Sozialsystem als universelles, natürliches Gesetz qualifiziert, denn wenn es eine Zwangsherrschaft und alle an einer solchen Hegemonie beteiligten Regeln einer Person oder Gruppe über eine andere gibt, dann ist es unmöglich, die gleichen Regeln für alle anzuwenden. Nur eine herrenlose, rein libertäre Welt kann die Anforderungen an ein natürliches Recht und Gesetz erfüllen oder, was noch wichtiger ist, die Bedingungen einer universellen Ethik für die gesamte Menschheit erfüllen. Zitat Ende. Das Nicht-Angriffsprinzip ist die Grundlage von Rothbards Anarchokapitalismus und auf dieser Grundlage kann keine Aggression, ob vom Staat oder vom Einzelnen ausgehend, eine moralische Rechtfertigung haben. Bitcoin, das vollkommen freiwillig und unerschütterlich friedlich ist, bietet uns die monetäre Infrastruktur für eine Welt, die ausschließlich auf freiwilliger Zusammenarbeit beruht. Im Gegensatz zu populären Darstellungen von kapuzentragenden Anarchisten ist die Art von Anarchismus, die Bitcoin verkörpert, völlig friedlich und gibt dem Einzelnen die notwendigen Werkzeuge an die Hand, damit er frei von staatlicher Kontrolle und Inflation agieren kann. Bitcoin versucht nicht, sich irgendjemandem aufzuzwingen. Wenn die Währung sich ausbreitet und erfolgreich ist, dann wird sie für sich genommen eine friedliche, neutrale Technologie für Geld und Abwicklung sein, ohne dass sie anderen aufgezwungen wird. Da sich Bitcoin immer noch auf einer sehr niedrigen allgemeinen Akzeptanzstufe befindet, bietet die Währung eine kostengünstige Alternative für Menschen, die staatliche Restriktionen im Bankensektor umgehen und ihr Vermögen in einem liquiden Wertspeicher halten möchten, der nicht der staatlichen Inflation unterliegt. Sollte Bitcoin allgemein angenommen werden, dürften die Kosten für On-Chain-Bitcoin-Transaktionen deutlich steigen, wie im Abschnitt über die Skalierung bereits erwähnt, sodass es für Einzelpersonen schwieriger wird, die unzensierbaren On-Chain-Transaktionen durchzuführen, um die staatlichen Regeln und Vorschriften zu umgehen. Dennoch wird sich die breite Einführung von Bitcoin überaus positiv auf die individuelle Freiheit auswirken, da die Befugnis des Staates eingeschränkt wird, seinen Betrieb durch Inflation zu finanzieren. Es war das staatliche Geld, das im 20. Jahrhundert die Geburt des stark interventionistischen Verwaltungsstaates mit totalitären und autoritären Tendenzen einläutete. In einer Gesellschaft, die mit hartem Geld finanziert wird, dürften staatliche Auflagen, die wirtschaftlich unproduktiv sind, nicht lange Bestand haben, da es wenig Anreize gibt, sie weiter zu finanzieren.